suflet, florile s-au scuturat. Hallo, hier ist DIY or Die mit der November-Ausgabe. Das war ein Beton-Kombo. Wir sind heute zu dritt im Studio. Jess an der Technik, Anja an den Platten und wir haben den Fabian zu Gast. Hallo Fabian. Hallo. Da werden wir dann heute diverse neue Sachen anhören. Jetzt gerade eben Beton-Kombo. Die 7-Inch wurde jetzt neu veröffentlicht auf Static Age Records. Die Sound Limited 7-Inch, ursprünglich veröffentlicht 83 auf Sound Limited Records. Und das war High on War. Mit Fotos, leider ohne Texte. Hätte man vielleicht auch noch machen können. Dann muss man sich die geilen Stellen bei dem High on War Text raushören. Und ein Text über die Band von Tom Schwoll von Jingo de Lunch ist noch mit dabei. Wo er auch nochmal die guten Stellen von dem Lied, das wir gerade gehört haben, genauso beschreibt, wie wir sie auch alle schon analysiert haben. Ja, tolle 7-Inch auf jeden Fall. Ja. Und weiter geht's mit Andi. Ja, nach einem Berlin-Hardcore-Punk-Klassiker-Wiederveröffentlichung komme ich jetzt zu einer absoluten LA-Klassiker-Punk-Wiederveröffentlichung auf einem unserer Lieblingslabels, das wir hier schon öfters vorgestellt haben und abgefeiert haben, und zwar Superior Viaduct aus San Francisco, die ja jetzt in den letzten Jahren schon einige tolle alte amerikanische, und nicht nur amerikanische, sondern auch britische, internationale Punk, Post-Punk, auch ja, Musik weit weg von Punk wieder veröffentlicht haben. Und so haben sie es jetzt mit der großartigen zweiten LP von The Flesh Eaters mit dem Titel A Minute to Pray, A Second to Die gemacht. Die wurde jetzt, ursprünglich ist die 1981 erschienen und wurde jetzt wieder veröffentlicht. Zu hören gibt es da sehr irren, teilweise sehr sperrigen LA-Punk, Post-Punk im weitesten Sinne. Es kommt ein Saxophon zum Einsatz. Es kommt auch teilweise, wenn ich es richtig rausgebe, Klavier oder Piano oder Keyboard, wie auch immer man das nennen mag, zum Einsatz. Also alle Sachen, von denen wir keine Ahnung haben. Auf jeden Fall hört sich das aber sehr, sehr gut an, was auch kein Wunder ist, denn es ist auch Prominenz dabei. Zum Beispiel der Sänger von X spielt dort Gitarre und X ist ja auch er spielt Bass. John Doe am Bass. Und vielleicht sind ja noch andere LA-Prominenz mit dabei. Ja, genug geredet. Wir haben heute noch viel vor, deswegen muss ich mich ein bisschen zügeln, auch wenn ich sehr lange über diese tolle Platte reden würde. Ihr hört jetzt den... Du musst einfach mal eine LA-Sondersendung machen. Eine LA-Sondersendung machen wir irgendwann, nicht heute, sondern machen wir mal. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören jetzt Digging My Grave. Das ist gleich der Opener der Platte von den Flesh Eaters, von ihrer LP A Minute to Pray, A Second to Die. Viel Spaß. Joyride leading to jails, it breaks through the wall. Team Roland and I, headache and frets and fly. White pride sticking my grave, and the porcelain warms me up. Yeah! Das waren The Flesh Eaters mit dem Song Digging My Grave von ihrer LP A Minute to Pray, A Second to Die, wieder veröffentlicht auf Superior Viaduct. Wir bleiben in den USA, gehen aber ein bisschen nördlicher nach Seattle und springen ins Jahr 2014. Da habe ich nämlich mal auch eine aktuelle US-Platte dabei. Und zwar von einer Band, die erst kürzlich in Nürnberg gespielt hat, im K4, und zwar Taco Cat. Sehr, sehr poppige, Punk-Rock, Pop-Punk mit bisschen Riot-Girl-Kante drin, wenn mal so grob plump beschrieben von mir. Das Konzert hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mir dort die zweite LP mitgenommen mit dem Titel NVM, also NVM, drei Buchstaben. Ich weiß leider nicht, was sie bedeuten. Erschienen ist die Platte auf Hardly Art, einem Label aus Seattle. Ihr hört den zweiten Song auf der A-Seite, Bridge to Hawaii. Und das ist ein sehr, sehr schöner Pop-Song. Viel Spaß mit Taco Cat, Bridge to Hawaii. Das waren Taco Cat aus Seattle mit dem Song Bridge to Hawaii von ihrer aktuellen LP NVM, erschienen auf Hardly Art Records. Ich habe noch eine dritte Neuveröffentlichung dabei, und zwar die lang erwartete, endlich erschienene erste Vinyl-Veröffentlichung, 12-Inch-LP, wie auch immer man es nennen mag, von I Refuse. Der Titel der Platte heißt Öffnen, Atmen, und erschienen ist die Platte auf Prügelprince Records und Double Bind Records. Ja, I Refuse, eine Band, die hat irgendwo in der baden-württembergerischen Provinz angefangen. Mittlerweile sind drei davon Erlanger geworden. Einer ist noch ein Stuttgarter, aber auf jeden Fall Fortschritte wurden gemacht aus dem beschaulichen Ballstein, wo sie sich gegründet haben. Ja, ich habe sehr lange auf die Platte gewartet, genauso lange wahrscheinlich wie die Band selber. Und es ist, finde ich, sehr, sehr super geworden. Ich finde es eine ganz, ganz großartige deutsche Punkplatte mit sehr, sehr guten Texten. Ich finde es auch sehr schön, dass sich im Nachhinein von manchen Texten auch so ein bisschen distanziert wäre, würde zu weit gehen. Der oder die Songschreiber schreiben in den Liner Notes, dass sie viele Sachen so heute nicht mehr schreiben würden, weil die Songs halt doch schon sehr lange aufgenommen waren und glaube schon vor 2 Jahren fast waren die jetzt nur herum die Songs und sind jetzt endlich auf Vinyl gepresst worden. Also ganz großartige Band, auch live immer spitze, super Leute, holt euch das Teil. Ich habe eben schon von Ballstein erwähnt, der Song Zuhause handelt von eben diesem Ballstein, wenn ich den Song richtig verstanden habe. Genau, und den Song hört jetzt, ist der 4. Song auf der A-Seite von I Refuse, ihre aktuelle LP, Öffnen, Atmen. Viel Spaß. Das waren I Refuse mit dem Song Zuhause von ihrer aktuellen LP Öffnen, Atmen. Und ich habe vorhin ja schon von den Aufnahmen gesprochen. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. 2011 wurden die Songs aufgenommen und haben jetzt erst das Licht der Welt, das Licht auf Vinyl erblickt. Genau, das waren meine Neuvorstellungen für heute. Wir haben ja, wie anfangs schon angekündigt, ja heute einen Gast dabei, The New Breed. Fabi, willkommen. Dankeschön, du hast jetzt deine 15 Minuten Ruhm, oder wie viel ist das? So heißt das, gell? Ich habe richtig zitiert. Viel Spaß, ja. Let's go. Dankeschön für die Überleitung. Grandios. Ob ich 15 Minuten voll bekomme, ist die Frage. Ich fühle mich auch gerade ein bisschen schlecht, weil ich nicht so viele Infos über die Sachen habe, wie vielleicht Andi und Jess. Also sehr, sehr, sehr ausführlich alles. Aber ich bedanke mich zuerst, dass ich eben hier ein paar Sachen abspielen kann. Ich bin ja Fan von der Sendung. Also ich versuche es so oft wie möglich zu hören, live und dann eben in der Playlist. Ja, was habe ich dabei? Ich möchte gerne anfangen mit einer Band aus Boston namens Savage Heads. Ihre Self-Titled 7-Inch, die vor kurzem rausgekommen ist oder Ende des Sommers. Ich kann gut sagen, dass es eine meiner Lieblingsbands zurzeit ist. Ich meine, der Anspruch hier ist ja auch aktuelle Musik und Savage Heads gehören definitiv zu meinen Lieblingsbands. Also vor 2 Jahren kam in Boston dieses ganze Ding auf, dass man UK 82 Einfluss in Hardcore und Punk-Sachen mit einbaut, vermehrt. Und ja, Savage Heads und Bands wie Bloodcrow, Butcher, Combat Zone, ja, das hat's mir wirklich angetan. Und deswegen möchte ich jetzt den Song Trend Killer abspielen. Ja, den spielen wir jetzt ab. Jo. Der geht so. Der geht so. Ja, das waren Savage Heads mit Train Killer von der neuen 7-Inch. Es hat auf jeden Fall den Effekt beigeführt, was das Lied bei mir auch immer macht. Andi war hier schon am Rumspringen und Rumpogen. Nur eine kurze Anmerkung zum Record-Label. Das kam auf Twerp Records raus, wo fast alle Boston-Bands rausgekommen sind, die ich in letzter Zeit auch ganz gut finde, wie Combat Zone und Chain Rank. Also es bleibt bei dem Record-Label in der Familie. Noch eine Anmerkung zum Artwork, weil wir da vorhin ein bisschen drüber gelacht haben. Also wer sich die 7-Inch holt, der sieht auf dem Frontcover eben eine ziemlich lustige Szene, oder ist es lustig? Ich weiß nicht. Wo eben ein Polizist und ein anderer Mann, der anscheinend sehr viel Geld in seinen Taschen hat, einen Punker mit einer Säge zersägen und der Tod oder der Grim Reaper im Hintergrund hilft den beiden dabei. Also Das ist schon... Death is reality today. Also auf jeden Fall sehr witzig. Ist ein schönes Artwork, also ich mag es ganz gern. Okay, dann mit dem nächsten Song gehe ich von Boston nach Austin, Texas. Ich bin großer Fan von allem, was zurzeit in Texas so ein bisschen abgeht. Und die Band habe ich auch diesen Sommer in Texas gesehen, Breakout aus Austin. Es ist ganz witzig, die Band hatte letztens erst ein Feature, ein Interview bei Noisy, also dem Musikformat von Vice Magazine, was ich ziemlich komisch finde, weil ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass die Band so gehypt wird. Aber ich fand es trotzdem ganz nett. Da kam es dann auch dazu, wie die Band gegründet wurde und was die Einflüsse waren. Eben so Second Wave UK Punk wurde da aufgeführt, wie Menace und The Carpets und Eater. Ich finde es ganz lustig, weil es ist auf jeden Fall eine Hardcore-Band, aber wir werden es ja gleich hören. Also ich finde, viele Parts sind sehr catchy und sehr melodisch und deswegen habe ich auch den zweiten Song auf der Platte ausgesucht, All's Quiet, weil das sind so ein paar Sachen dabei, die haben mich halt überrascht im positiven Sinne. Ja, Breakout, All Quiet. Breakout. Das war ein Breakout mit dem Titel All's Quiet. Die 7-Inch heißt übrigens True Crime und kam auf Grave Mistakes raus, was ich auch ganz cool finde, weil ich mag das selber ganz gern. Also ist ja schon fast ein Klassiker, so Early 2000s Hardcore-Punk-Classic-Label. Wir bleiben auch in Texas mit dem nächsten Song von der Band, die heißt Institute. Das ist jetzt doch eine ganz andere Richtung. Ich kenne mich leider ein bisschen zu wenig mit Post-Punk und Anarcho-Punk aus, um jetzt irgendwelche Vergleiche ziehen zu können. Ich lese bloß immer Sachen wie Flux of Pink Indians und The Mob als Vergleich. Auf einer 7-Inch finde ich, dass sie auch viele Melodien von eventuellen Crisis-Songs genommen haben. Also ich finde, da sind schon so Parallelen da. Ich finde es nur ganz erfrischend, weil das eben auch aus einem Hardcore-Umfeld kommt. Die kommen auch aus Austin und teilen sich auch Mitglieder mit richtigen Hardcore-Bands wie Glue oder also richtig, es ist ja keine Hardcore-Band. Ich meine mit Hardcore-Bands oder stumpferen Sachen wie mit Glue oder Recite. Und ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr schön, also sehr, sehr schöne Melodien und dann eben dieser marschierende Straightforward-Beat im Hintergrund. Und dann eben diese monotonen, deprimierenden Vocals. Ich meine, ihr hört es eh gleich, aber ich hätte die Chance gehabt, die zu sehen in Houston diesen Sommer, aber es hätte um 11 angefangen und ich war immer so müde. Und dann bin ich da nicht hingegangen. Im Nachhinein bereue ich's. Aber ja, dann hören wir mal rein. Der Song heißt Familiar Stranger und ist auf der Salt 12-Inch. Ja, das war jetzt doch kürzer als gedacht, weil es nicht der Song war, den ich abspielen wollte. Das war jetzt Nausea auf der... Pardon. Kein Problem. Es war auch ein guter Song. Familiar Stranger wäre natürlich mein Lieblingssong gewesen. Deswegen würde ich euch sehr empfehlen, diese Platte zu holen. Die kam auf Sacred Bone Records raus. Ein Label, über das ich mich erst heute informiert habe, das anscheinend jeder kennt, außer ich. Ich war auch sehr erstaunt, was da alles auf dem Record-Label rum ist. Nicht bloß Punk-Sachen wie zum Beispiel, also mir fallen jetzt Anasazi ein und Cult of Youth und The Man. Das waren jetzt die Sachen, die ich kenne, sondern auch musikalische Veröffentlichungen von David Lynch. Ich fand es ziemlich interessant, aber es passt auch irgendwie zu der Band, weil es ist ja doch sehr, fast schon künstlerisch ein bisschen. Ja, weg von Institute. Jetzt gehen wir von den USA nach England. Also Leute, die mich kennen, wissen vielleicht, dass ich großer Fan von Sachen sind, die gerade in England so laufen. Und eine meiner Lieblingsbands, vor allem eine meiner Lieblings-Live-Bands von dort ist Die aus London oder Brighton, auf jeden Fall Südengland. Die haben eine neue 7-Inch aufgenommen, Vexed, auf ihren eigenen Label Sonic Terror Disc. Und bei Die finde ich nicht bloß die Musik, also dieses ganze nihilistische, düstere, so ansprechen. Ich finde es auch ganz gut, weil die in dieser Szene so ein Zwischending einnehmen, so eine Vermittlerrolle zwischen, also man kann da sowohl mit Bands zusammenwürfeln wie No oder Perspex Flash, eben diese Punkbands aus London und aus Leeds, aber auf der anderen Seite gibt's auch Lineups, wo sie mit Bands wie The Flex oder Violent Reaction spielen, also schon mit eher stumpferen Sachen, aber ich finde es ganz gut, weil die eben jetzt diese Mittlerrolle einnehmen und da werden die Konzerte halt abwechslungsreicher. Und der Song heißt Pressure, der ist sehr primitiv, sehr eingängig, aber das finde ich ganz gut bei Die. Ja, Pressure. Okay, Ja, das war's von meiner Seite. Das waren alle Sachen, die ich mitgebracht habe. Und ich bedanke mich nochmal und gebe jetzt wieder weiter an Jess. Ja, schön, dass du heute hier bist. Es geht stumpf weiter, aber nicht ganz so spooky. Ich habe ein paar Seven Inches mitgebracht. Wir fangen an mit In School. In School sind aus... Also. Pardon. Du kannst reden in die Liga. Ja. Pardon. Ich leg dir das hier einfach nochmal hin. In School sind aus New York eine All-Female-Band. Die hatten vorher ein Demo-Tape rausgebracht, jetzt die erste EP mit 6 sehr, sehr angepissten, wütenden Songs und eine Hardcore-Band, die sich nach einem Die Kreuzen-Song benannt hat und aus New York kommt. Klingt so. Hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8 und es war Praxis of Hate von In School. Von der Praxis of Hate EP rausgekommen auf Kill Test. Sehr, sehr geil. Und es geht ein bisschen ähnlich weiter. Ich habe die neue EP von Replica mitgebracht. Also die zweite EP dieser Band aus Oakland. Beim ersten Anhören habe ich mir gedacht, dass ich sie nicht ganz so gut finde wie die erste, von der ich großer Fan bin. Allerdings ist manchmal dieses erste Anhören nicht ausschlaggebend. Ja. Ich habe es mir dann nochmal angehört und jetzt bin ich wieder total begeistert. Es sind 6 mega fette Songs und was auch noch ganz toll ist an der Platte, dass sie ein ziemlich cooles Layout hat. Es ist auf dem Cover eine Zeichnung mit, also die heißt Beast, die EP. Und es ist eine Zeichnung mit ganz vielen nicht genauer definiert. Also es könnten Wölfe sein, es könnten aber auch irgendwelche Fantasiebiester sein. Innen drin und auf den Plattenlabeln geht's dann weiter. Und ich habe dann mal geguckt, wer das Layout gemacht hat. John Carling. Und wenn man sich die Website von dem ansieht, dann wird's noch ein bisschen interessanter, weil da noch sehr viel mehr detailliertere Zeichnungen sind. Das ist so ein ähnlicher Zeichenstil, ein bisschen wie Edward Gorey, aber nicht so makaber, sondern ein bisschen verträumter, aber auch albtraumhafter und sehr viel detaillierter als jetzt bei Edward Gorey. Aber so der Zeichenstil an sich hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Das kann man sich vielleicht mal angucken. Der Zeichner ist auch auf der Replica-Bandcam-Seite verlinkt. Und wir hören jetzt von dieser super tollen EP, die auf Prank rausgekommen ist, den Song Trust. Replica. Yeah! Das war ein Replica, ein Hammer-Song. Und wie gesagt, die ganze EP ist total geil. Also hört die euch auf jeden Fall an und holt die euch. Als nächstes, jetzt kommt dann musikalisch so ein bisschen was anderes, habe ich das Silent Era Tape mitgebracht. Das ist brandneu rausgekommen auf Cut the Cord Records. Das ist eine neue Band aus San Francisco mit Leuten von New Flash, Neon Piss, Desconocidos etc., aber sehr anderer Style. Es ist sehr, sehr schöner, treibender Punk mit einer Hammer-Sängerin. Ganz tolle Gesangsmelodien. Und ich habe den Song Dead Seas mitgebracht, in dem auch eine tolle The Cure Grinding Halt Hommage eingebaut ist im Refrain. Das hört man sofort. Und ansonsten, es sind 8 Lieder auf dem Tape und durchgängig cool. Und ich hoffe, dass die zum einen mehr rausbringen und dass die dann auch vielleicht mal vorbeikommen, weil ich glaube, das macht live sehr viel Spaß. Wir hören jetzt Dead Seas von Silent Era. Das war eine Silent Era mit Dead Seas von ihrem tollen Demo-Tape, das ich nur empfehlen kann. Und das könnt ihr euch, wie gesagt, bei Cut the Cord That Records bestellen. Dann wird euch das zugeschickt und ihr könnt euch das den ganzen Tag anhören. 3-mal hintereinander, so wie ich. Wir kommen zum Veranstaltungskalender. Für den November und Dezember ist es nicht ganz so viel los, wobei wir auch nicht immer alles finden und nicht immer alles ansagen. Wir fangen an mit Freitag, dem 28.11. Da spielen im Projekt 31. Wie eigentlich alle Sachen, die wir heute ankündigen, finden alle im Projekt 31 statt in Nürnberg. Das schon mal vorweg. Ist auch einer der angenehmsten Orte. Da boomt es gerade. Punk-technisch und Hardcore-technisch. Genau, und Hardcore-technisch geht es da am 28.11. an einem Freitag los. Und zwar spielen da Deer in the Headlights aus Bosnien und Dearest aus Würzburg. Und beide, ja, grob gesagt, Screamo, Hardcore. Genau. Dann am... Ich bin dran. gleich am Tag da drauf. Ja. Samstag, den 29.11., wie ja gerade schon gesagt, auch schon im Projekt 31. Da spielen drei Bands. Genau, und zwar Abfuck aus Wegberg, Krank aus Hamburg und Morbus Vita aus Nürnberg und Umgebung. So stand's auf der Seite. Und es gibt dreimal zu hören Punk, Hardcore, Deutschpunk. Genau. Und am Samstag, den 6.12., spielen zwei Punkbands. Genau, zwei Punkbands, genau. Und zwar einmal Dementia Collectiva aus Wien und Bronco Libre aus Leipzig. Und von Dementia Collectiva aus Wien hören wir einen Song. Ja. Hören wir den jetzt oder machen wir den? Ich würde sagen, wir hören den jetzt gleich. Wir hören jetzt gleich jetzt, sonst wartet ihr die ganze Zeit noch auf den tollen Song. Ja, Platte habe ich hier schon mal vorgestellt, erschienen auf Twisted Chords und den Song, den ihr hört von Dementia Collectiva heißt Audio. Viel Spaß. DIY or Die und das waren Dementia Collectiva. Mit Audio, genau, und die sind live zu sehen am Samstag, den 6.12. im Projekt 31 in Nürnberg, zusammen mit den ebenfalls sehr, sehr guten Bronco Libre aus Leipzig. Die haben gerade mal ein Demo-Tape rausgebracht und gehen so in die Ecke Use Avoiders, Autistic Use, also melodischer Punkrock, aber sehr, sehr gut. Also angucken und hinkommen an dem 6.12. Wir sind da auch. Genau. Und gleich am Tag danach, am Sonntag, den 7.12., ist dann schon das nächste Konzert im Projekt 31. Genau, da geht's weiter mit Punk und Hardcore-Punk, und zwar The Smashrooms aus Italien und 9-11 Youth aus Nürnberg. Zu sagen zu all den Konzerten im Projekt 31 ist noch, dass die immer sehr zeitig anfangen, also am besten immer pünktlich kommen, so wie es auf dem jeweiligen Flyer steht. Im Falle von dem 6.12. bitte um 20 Uhr. Genau, und der leicht zu merkende Anhaltspunkt ist, dass das Konzert an sich um 22 Uhr vorbei sein sollte. Also sprich, da sind dann die Bands vorbei. Je nachdem, ob zwei oder drei Bands spielen, kann man sich das dann selber auch vielleicht so ein bisschen denken, wann man da sein sollte. Danach kann man aber auf jeden Fall noch rumhängen. Also ihr werdet dann nicht rausgeworfen, falls sich jetzt noch niemand dahin getraut hat, weil das so früh aufhört. Nur so als Hinweis. Kommt da einfach hin. Am Montag, den 22.12. ist dann unsere nächste DIY or Die-Sendung. Und dann haben wir noch einen letzten Konzerttipp für den Dezember, Samstag, den 27.12. Wieder Projekt 31 und den Termin hat uns der Fabi noch zugesteckt. Was geht da ab am 27.12.? Ja, die Show mache ich mit meinen zwei Freunden Dominik und Sharon unter Power and Equality, ist halt unsere Konzertgruppe. Da spielen Praise aus Baltimore, das ist so, eine Hardcore-Band mit so Revolution Summer, DC-Einflüssen, also Embrace und Dag Nasty. Dann Skags, in der spiele ich. Es ist immer schwierig, seine eigenen Bands so zu beschreiben. Revolution Winter. Naja. kein Revolution Summer. Und eigentlich wollte ich zuerst noch Dog Chains erwähnen, weil die eigentlich dann wichtiger sind als Skags, die auch hier so aus der Gegend Franken kommen. Die eben diese Entwicklung gemacht haben von der Youth Group Band, der klassischen, bis zu dem, was sie jetzt machen, eben so Super Touch Einflüsse und es wird auf jeden Fall ziemlich cool. Bin ich mir sicher. Da ist dann auf jeden Fall einiges geboten im November und im Dezember. Und wahrscheinlich haben wir jetzt noch so zwei, drei Sachen vergessen. Ja. Aber das könnt ihr selber rausfinden. Genau. Wir geben immer nur Tipps. Projekt31.org, falls ihr euch auch noch für diverse Vorträge interessieren solltet und Fokus und so weiter. Genau, weil da nicht nur Konzerte stattfinden, sondern auch diverse andere tolle Sachen. Genau. Ja, jetzt haben wir noch Zeit. Ich würde sagen, wir hören noch was. Was hast du denn noch dabei? Du hast noch ein Special dabei. Nein, so groß angekündigt. Das war einfach nur mein Backup-Song, falls wir noch Zeit haben. Und zwar Pleasure Leftists. Die zweite rausgekommen auf die Range. Und ich habe mir den Song Animal Heart ausgesucht. Und Andi legt die Platte gerade mal auf. Mhm. Wir waren heute dann doch tatsächlich schneller fertig als gedacht. Mhm. Manchmal sind wir ja auch so ein bisschen hinterher, dann kann man irgendwas nicht spielen, was man spielen wollte. Heute haben wir Zeit, deswegen erzähle ich jetzt auch gerade irgendwas. Ja, wir hören jetzt, weil das Lied dauert auch gar nicht so lange, haben wir dann da noch, ich noch was? Noch du hast auch noch was? Okay, noch ja super. Also das heißt, wir hören jetzt. Wir hören jetzt erst einmal Pleasure Leftist. Wir hören jetzt Pleasure Leftist mit Animal Heart und dann hat Andi noch ein Outro für uns. Bitteschön. Yeah. Das waren Pleasure Leftists mit Animal Heart. Ja, und noch ganz kurz für unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben vorhin sehr auf das Projekt 31 erwähnt und haben aber dabei gar nicht gesagt, wo das denn ist. Ihr findet das in Nürnberg an den Rampen 31. Und wie gesagt, www.projekt31.org gibt es auch nochmal mehr Infos zu allen Veranstaltungen. Und alles, was wir hier vorstellen, ist auch immer noch auf unserem Blog verlinkt, www.diyordie-radio.blogspot.de. Genau. Also auch Playlists und Tipps und Orte. Genau. Und damit sind wir auch am Schluss der Sendung. Neuland steht schon in den Startlöchern. Ich habe noch einen Autosong mitgebracht von Piss Test aus Portland, Oregon, die gerade auf Tour sind. Leather Jackets in the Heat heißt der Song. Das ist unser Outro. Genau, die sind gerade noch auf Tour. Schaut sich an, die machen Spaß. Und wir sagen ciao und wir drei sagen bis zum nächsten Mal, oder? Vielen Dank. Ja, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Crazy cyber, got the loot deep beat. Leather jacket.